Allah ist es, der die Himmel ohne Stützen, die ihr sehen könnt, emporgehoben und sich hierauf über den Thron erhoben hat. Er hat die Sonne und den Mond dienstbar gemacht. Jedes läuft auf eine festgesetzte Frist zu. Er regelt die Angelegenheit. Er legt die Zeichen ausführlich dar, auf dass ihr von der Begegnung mit eurem Herrn überzeugt seiet.